D. Die Mutter der kleinen Katrin soll bitte zum Informationsschalter im ersten Stock kommen. Wir haben Katrin allein im Restaurant gefunden. Es geht ihr gut. Sie wartet jetzt im ersten Stock am Informationsschalter auf ihre Mutter.